So, hallo und herzlich willkommen zum Concast. Mittlerweile schon der 20. Ein kleines Jubiläum. Hurra. Ja, Philipp macht heute nicht mit. Ich darf heute den Cast leiten. Bin ein bisschen nervös. Naja. So, und heute reden wir über die beiden Realfilme, die ja hier in Deutschland, aber in Japan erschienen sind und was darin vorkommt und ob sie überhaupt sehenswert sind. Und heute sind dabei ja eben ich und unser neuer Moderator Basti, der sich jetzt mal kurz vorstellen wird. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich heiße Sebastian, bin 17 Jahre alt. Ja, im Forum heiße ich Borsti. Die ein oder andere werden mich schon kennen. So vom Skypen her, so halt. So, meine Hobbys sind Fußball, Detektiv Conan natürlich. Ja, und andere Animes, so zum Beispiel wie One Piece, etc. So, ich wollte dir gerne wieder das Wort geben, Manuel. Okay. Dann fange ich mal direkt mit dem ersten Film an. An dieser Stelle möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass natürlich der ganze Cast auf Spoilern basiert, da die Filme ja nicht hier in Deutschland erschienen sind. Also wer das keine Spoiler haben möchte, sollte da hier nicht hinhören. Naja, also der erste Realfilm ist, wie gesagt, nur in Japan erschienen, und zwar am 2.10.2006. Er dauert 86 Minuten, also ungefähr 1,5 Stunden. Ja, und zu der Handlung, und die Handlung werde ich jetzt eben beschreiben. Und zwar, Shinichi, Ran und Sonoko gehen mit ihrer Klasse auf einen Schulausflug. Ja, auf dem Schulausflug, ich weiß nicht genau, wohin das geht, machen die eine kleine Schifffahrt über einen ziemlich großen See. Und bevor Shinichi da hingefahren ist, hat er einen Herausforderungsbrief bekommen. Also und darin steht eben, dass auf diesem Ausflug etwas passieren wird. Und Shinichi soll das eben lösen, sonst darf er sich in der Öffentlichkeit nicht mehr einen ordentlichen Detektiv nennen. Und Shinichi nimmt das eben an und fährt mit. Und auf dieser Fahrt wird irgendwann Sonoko seekrank und wird in den Ruheraum verfrachtet. Und da wird sie dann erstmal alleine gelassen, damit sie sich ein bisschen ausschlafen kann. Und dann hören alle an Bord einen Schrei. Und dann rennen alle in den Ruheraum und Sonoko ist weg. Und dann laufen alle ans Heck des Schiffs und da treibt Sonokos Haarband im Wasser. Und dann fahren eben alle wieder zurück an Land, um sie irgendwie zu suchen und die Polizei zu alarmieren. Und am Ufer wird eben eine Sauerstoffflasche gefunden. Die ist noch, ich weiß nicht, also es ist noch Sauerstoff drin. Und Ran ruft sofort ihren Vater an, eben Kogoro, dass der mal kommt und diesen Fall eben aufklärt, er als Detektiv. Shinichi wird dann vom Entführer angerufen und kündigt an, dass die nächste Entführung am nächsten Tag genau um Punkt 12 Uhr Mittag stattfinden wird. Und Shinichi kombiniert eben, dass es nur 4 Verdächtige geben kann. Und zwar der einzige, ein Matrose an Bord, der Lehrer der Klasse, eine Betreuerin, die da mitgefahren ist, und der Kapitän. Und dann erzählt er das auch Ran. Und dann sie versuchen eben bis zum nächsten Tag um 12 Uhr, versucht er das aufzuklären, schafft es aber nicht wirklich. Und beschließt die Polizei eben, um die Schüler in Sicherheit zu bringen, werden sie in das Hotel gebracht, in dem sie sowieso untergestiegen sind, und werden dort in einen verriegelten Saal gebracht. Und der wird eben komplett da gibt's 5 Türen und die werden alle verriegelt, rundherum werden halt Polizisten und auf dem ganzen Gelände werden halt Polizisten stationiert. Und kurz vor 12 Uhr bricht halt langsam Panik aus unter den Schülern. Und kurz vor 12 draußen gehen der Captain und der Matrose plötzlich weg und behaupten, sie würden aufs Klo gehen. Und dadurch machen sie sich natürlich verdächtig. Und um 12 Uhr gehen in diesem Saal einfach die Lichter aus, also der Strom fällt aus oder so. Und als die Lichter wieder angehen, ist Ran eben verschwunden und der Raum ist trotzdem noch verriegelt. Und der Kidnapper ruft wieder an, also ruft Shinichi wieder an und kündigt Shinichi die letzte Prüfung an, und zwar an dem Ort, an dem Ran und Sonoko festgehalten werden, ist eine Bombe versteckt. Und ein Führer sagt, dass diese Bombe genau um Mitternacht hochgehen wird. Und den einzigen Hinweis, den die Polizei findet, ist etwas rote Tinte an einem der Türknäufe oder Knaufe? Wie ist die Mehrzahl von Knauf? Egal. An einem Türknauf, eben in diesem Saal. Die Betreuerin war bei Kogoron und das heißt, sie kann es nicht gewesen sein. Und der Lehrer, der eben auch verdächtig war, der wurde von zwei Schülerinnen am Arm gepackt, weil diese Angst hatten. Die haben sich eben an ihm festgeklammert. Und deswegen sind nur der Captain, der Matrose verdächtig und Kogoro verdächtigt den Captain und jagt ihm sofort hinterher und will ihn finden unbedingt. Und dann wird er irgendwann von Kogoro und Shinichi in einem Hotelzimmer gefunden und er hängt. Und neben ihm liegt ein Zettel, auf dem auf Englisch steht eben I am a Kidnapper, also ich bin ein Kidnapper, ich bin ein Entführer. Und auf der Rückseite ist ein ganz kleiner Pfeil mit Blut geschrieben. Und der hat eben eine Wunde am Finger. Shinichi vermutet, dass er der Täter ist, dass er vom Täter ermordet wurde. Und dann passiert eben ein Szenenwechsel. Man sieht, dass Ran und Sonoko eingesperrt sind mit der Bombe und die bekommen natürlich Panik. Und dann ist da ein Fenster und das ist mit Brettern vernagelt. Und Ran tritt eben mit ihrem Karate, mit ihrem Karate darauf ein. Und sie bekommt zwar ein Loch rein, durch das sie passen würden, aber Ran verletzt sich dabei, also an so einem gebrochenen Stück Holz verletzt sie sich am Fuß und blutet und kann nicht gut laufen. Und dann gucken die eben aus dem Fenster und sie sind im zweiten Stock. Findet Sonoko ein Seil, nur Sonoko kann eben rausklettern, weil Ran mit ihrem Fuß kann nicht klettern. Und Sonoko verspricht Ran, Hilfe zu holen. Allerdings bricht Sonoko unterwegs zusammen, weil sie nicht durchhält, weil sie nicht mehr viel Kraft hat. Und Ran fällt ebenfalls in dem Zimmer um. Als die Polizei den Tatort untersucht, an dem der Captain erhängt wurde, ist der Zettel mit dem Geständnis weg. Und Shinichi ist wieder auf dem Schiff, um nach Hinweisen zu suchen. Und er findet in einem Raum, der neben dem Ruheraum liegt, da liegt eine große Holzkiste und da sind solche kleinen glitzernden durchsichtigen Splitter drin. Shinichi denkt eben nach und findet, und wie wir das immer aus den Fällen noch kennen, löst er halt langsam in seinen Gedanken den Fall. Er sagt eben, dass es nur fünf verschiedene Orte gibt, wo sie versteckt sein könnten. Dann ruft er Kogoro an Und sagt ihnen, die sollen sich, also dass sich beide aufteilen und nach denen suchen. Und Shinichi kommt irgendwann zu dem Gebäude, wo die beiden dann auch wirklich sind, und trifft die Betreuerin. Und dann wirft er ihr eben das vor, dass sie die Entführerin ist. Er ist eben darauf gekommen, weil sie hat kurz nach Rans Entführung im Gespräch mit Shinichi und Kogoro gefragt, wie man sie denn weggebracht hätte. Und dieses sie hat Shinichi stutzig gemacht, da, weil zu dem Zeitpunkt noch niemandem, auch nicht der Polizei, bekannt war, dass eine Schülerin verschwunden war. Und deswegen hat sich Shinichi so darüber gewundert. Und dann, wie es auch oft im Manga und im Anime der Fall war, erklärt er eben dem Täter, in diesem Fall dieser Betreuerin, genauer, wie sie die beiden Taten durchgeführt hat. Und zwar im ersten Fall hat sie Sonoko Schlaftabletten statt Pillen gegen, also ta statt Tabletten gegen Übelkeit gegeben, als Sonoko seekrank war. Und dann hat sie Sonoko, während keiner mehr in dem Raum war, in eine Holzkiste ge gelegt. Und dann hat sie einen Spiegel dort reingelegt, und der war so schief, dass es so aus, also dass der Spiegel genau, also dass auf dem Spiegel genau die Innenwand der Holzkiste zu sehen war, so dass es aussah eben wie eine Holzwand, und als ob nichts darin liegen würde. Und bei Rans Entführung war es so, es war eigentlich keine Entführung, sondern sie ist theoretisch freiwillig gegangen, weil sie hat in ihrem Hotelzimmer einen Brief mit einem Schlüssel darin bekommen. Und in dem Brief steht eben, dass Sonoko nur lebend freigelassen werden kann, wenn Ran niemandem was erzählt, und während um 12 Uhr die Lichter ausgehen, soll sie mit dem Schlüssel aus dem aus diesem verriegelten Saal herausgehen und eben auch weggehen und sich eben dann sozusagen freiwillig entführen lassen. Und ja, und dann erklärt Shinichi noch, wie er auf die Betreuerin auch noch gekommen ist. Und zwar, wenn man den Zettel von dem Erhängten umdreht, dann zeigt der rote Pfeil auf die Wörter I am. Und umgedreht steht dann da Mai. Und das ist eben der Vorname dieser Betreuerin, und dadurch ist er eben auf sie gekommen. Und dann eröffnet er ihr noch, dass er herausgefunden hat, über Kommissar Migoret, den er angerufen hatte, dass sie die Frau ist eines Verbrechers, den Shinichima ins Gefängnis gebracht hat. Und darüber war sie eben so sauer, dass sie ihn und seine Freunde töten wollte. Und dann bedroht sie ihn eben mit einer Pistole und bringt ihn in denselben Raum, wo Ran und die Bombe sind. Und Ran sagt ihm eben, dass die rote Tinte an den Türgriff ein Hinweis von ihr war, damit er sie findet. Und diese Betreuerin schließt eben die Tür ab und hat eben vor, mit den beiden zu sterben in der Bombe. Nun legt sie den Schlüssel auf den Boden und zerschießt ihn eben, so dass man die Tür nicht mehr öffnen kann. Und Kogoro hat dieses Gebäude währenddessen gefunden, hat den Schuss gehört, dadurch weiß er, dass die eben da drin sind. Und er sieht eben das Loch in diesem vernagelten Fenster und wirft einen Fußball rein, und Shinichi nimmt den Fußball eben und schießt der Entführerin die Waffe aus der Hand, und sie gibt sich eben geschlagen. Und dann will Shinichi die Bombe entschärfen, aber die Betreuerin hat die Bombe so gebaut, dass man sie nicht richtig entschärfen kann, weil alle Drähte dieselbe Farbe haben und sie selbst nicht weiß, welchen Draht man durchtrennen muss. Und dann denkt sich Shinichi eben in den letzten Sekunden etwas aus, wie sie doch noch überleben können. Und zwar indem Shinichi die Bombe in die Luft wirft und mit dem Fußball und den Fußball nimmt, ihn in die Luft kickt, und so dass der Fußball die Bombe nach oben befördert. Und dann kracht die eben durch ein Dachfenster, und die Bombe explodiert eben in der Luft. Und dann kommt die Polizei, und dann sieht man noch kurz nach dem Abspann, also dann ist der Fall, eben der hauptsächliche Fall, komplett zu Ende. In der Film theoretisch. Und danach kommt dann eben noch so eine kleine Abschlussgeschichte, kurz nach dem Abspann. Und zwar, dass Rans Fuß verheilt ist und das Karate-Turnier gewinnt. Und dann geht Shinichi zur Belohnung mit ihr ins Tropical Land. Und dann wissen wir, als Detektiv-Conan-Fans, natürlich, was da passiert ist. Und zwar, dass er eben von Jin geschrumpft ist. Und das ist eigentlich das Ende des Films. Ja. Und damit übergebe ich jetzt an Basti. So, dann werde ich mal die, erstmal darf ich mir ein paar Bemerkungen erlauben. Also ich fand das gut, wie du das erläutert hast und alles. Ja, so, dann fange ich jetzt mal mit der Handlung im zweiten Film an. Und zwar eröffnet Sonokus Familie halt ein Hotel, wo Ran, Conan und Kogoro eingeladen sind. Da Kogoro aber sich halt das Bein verstaucht hat, kann er leider nicht mitkommen. Als Ersatz kommen dann Professor Agasa und Ai mit. So, wird dort ein Wettbewerb, also wird da die Gewinnerin eines Wettbewerbs bekannt gegeben. Es geht da rum, nämlich um die Miss Japan-Wahlen, und halt da wird die Gewinnerin fest halt bekannt gegeben. So, denn jedenfalls kriegt wird denn sagt Sonoko, dass sie Gewinnerin, also die Miss Japan, dort steht zum Beispiel jetzt, wenn du mir nicht gehorchst, werde ich dir mitten ins Herz schießen und dich wie eine Marionette benutzen. Ja, Conan guckt sich das natürlich auch an, aber kann erstmal noch nichts rausfinden. So, Sonoko war natürlich ein bisschen traurig, da Kogoro ja nicht mit war, dass er da ja den Pfeil nicht aufklären kann, und hat ihn halt gebeten, dass sie Shinichi halt per SMS schreibt, dass er mal, ob er mal vorbeikommt oder den Fall halt klären kann. So, die hat ihm halt eine SMS verfasst, und also wo sie im Saal schon waren, wo sie halt gegessen haben, also Ai und Conan haben halt ein Stück Kuchen gegessen, und jedenfalls will dann Conan auf Toilette gehen und ihr eine SMS schreiben, dass er halt nicht kommen kann eigentlich. Jedenfalls geht er denn dorthin und hat einige Schmerzen und merkt dann, dass in den Kuchen, den er gegessen hat, Alkohol enthalten waren. Nicht große Mengen, aber eine kleine Menge. Jedenfalls merkt er dann, dass er gleich wieder zu seiner ursprünglichen Form verwandelt wird. Und ja, dann klappt er halt vor der Toilette zusammen, und Ai verspürt ähnliche Schmerzen und geht ihn direkt, folgt ihn hinterher sozusagen. Dann sieht man halt, wie sie in die ursprüngliche Form verwandelt, also sich verwandelt haben, und sieht dann halt Ai in Großformat und Shinichi, den wir ja schon oft gesehen haben, aber Ai noch nicht so oft, also jetzt in realen. So, dann rufen sie halt Agasa an, der dann aus dem Saal direkt da zur Toilette kommt. Also nicht Toilette, sondern genau sozusagen sind das Umkleideräume. Jedenfalls sagt dann Shinichi, er soll, dass Herr Professor Agasa halt Ai also ohne zu zögern nach Hause bringen soll, da zu viele Leute das gucken, weil das ja Live-Ausstrahlung ist. Dort die Eröffnung im Hotel. Jedenfalls, und er wolle noch da bleiben, da er den Fall lösen will. Jedenfalls geht er denn raus und geht dann zum Fahrstuhl. Auf einmal merkt er, also kommt denn da die Miss Japan vorbei, und halt ihre Schwester und gleichzeitig ihre Managerin und halt der Regisseur und ihr damaliger Lover sozusagen, halt streiten sich mit ihr, also nicht streiten, aber die hegen einen Groll gegen sie. Und ja, dann kommt auf einmal, jeweils steigen sie dann in den Fahrstuhl rein, und ja, und dann ran sucht ja dann auch Conan und Ai. Und er meinte, er will direkt in den Fahrstuhl steigen, also in den nächsten, und weiter ermitteln. Jedenfalls gelingt ihm das auch. Und gerade als er mit der Hand, muss er die Hand rausstrecken, um auf den Knopf zu drücken, dass die Tür zugeht, sieht das Rand, dass seine Hand und merkt gleich darauf, dass es seine Hand sein soll, also sein Arm sozusagen, und rennt ihm direkt noch in den Fahrstuhl hinterher und umarmt ihn so von hinten. Dann führen sie natürlich wie immer eigentlich so ein kleines emotionales Gespräch, aber zum Schluss sagt dann halt Shinichi, dass sie ein bisschen dicker geworden ist, und sie meint das halt auch. So, sie stiegen aus und gingen dann direkt, also sie, die Managerin, also die Schwester von der Miss Japan, klopft so an der Tür von Miss Japan, also ihrer Schwester. So, aber die findet dort keinen auf, weil die macht nicht auf. Also das zu. Hier wird Shinichi befragt dann halt die Schwester, wo sie halt ist, weil sie auch ein paar Befragungen durchführen möchte, und sie meint, sie sei verschwunden. Der Regisseur, nee, der Chef des Komitees ist ja auch ein weiterer Verdächtiger. Und jedenfalls, der hat auch ein Gräuel gegen sie, weil sie ihn bis jetzt immer abgewiesen hat und er sie eigentlich verehrt. Und eigentlich sie auch zu Miss Japan gemacht hat. Jedenfalls, durchsuchen sie dann kurz sein Hotelzimmer und ihrs, aber nirgendwo ist sie auffindbar. Jedenfalls gehen sie dann runter und jeder sucht sie halt, also die Schwester und halt Shinichi. Aber die finden die nicht. Kurz darauf, später sagt ein Bühnenarbeiter, dass er sie gefunden hat, also dass sie schon bereit ist. Alle atmen natürlich auf, weil, ja, weil sie wieder da ist. Und jedenfalls stehen dann alle im Saal. Also der zweite und der dritte Platz, also von der Miss Japan-Wahl, der zweite und der dritte Wahl, der zweite und der dritte Platz sozusagen, sie haben auch ein Groll gegen sie, weil sie ja halt scheiße zu den zwei ist. Also nicht scheiße, sondern ja, scheiße halt. So. Jedenfalls haben die deswegen ein Groll auf sie. Und jedenfalls kommt sie denn so hoch, also ist das eigentlich eine Show. Jedenfalls kommt sie wie so eine Marionette aus dem Boden und wird halt so gefügt, also so geführt. Und dann merken sie halt, weil sie ja umfliegt, also sie knallt mit voller Wucht auf den Boden und merken halt, dass sie denn tot ist. So. Shinichi guckt, kurz darauf kommt dann halt Inspektor Megurai, da Shinichi ihn halt gerufen hat, und sie ermitteln schon. Shinichi meinte dann danach kurz darauf schon, er soll ihn bitte aus der Ermittlung raushalten, also nicht sagen, dass er dabei war. Er sagte natürlich wieder klar. Jedenfalls geht dann Shinichi erstmal unter der Bühne gucken, was da los ist. Und sieht da halt ein paar Blutspritzer. Und er meint so halt, dass sie nicht hier umgebracht wurde, sondern woanders. Und die Ware, also den wahren, also wie sie halt gestorben ist, dem war, also das verschleiern wollen, wie sie gestorben ist und wo. Und deswegen kommt dann kurz darauf Kogoro, was heißt Kogoro? Megurai kommt dann halt zu Shinichi und sagt halt, es gibt vier Verdächtige, also die ein Motiv haben und zurzeit kein Alibi haben. Da wären der zweite und der dritte Platz, denn der Regisseur und ihr damaliger Liebhaber. Denn halt der Komitee, also der Chef des Komitees und halt die Schwester. Die sind in den einzelnen Raum und er sagt dann halt, wer alles der Täter sein könnte. So. Danach untersuchen sie das halt und da es einen riesen Aufmarsch danach gibt, weil die ja gestorben ist, also die ganzen Leute wollen dann natürlich raus und Professor Agasa hält natürlich alles auf. Und ja. Denn sieht halt, weil Gin, also dort werden auch die Männer in Schwarz auftauchen, also nur Wodka und Gin. Und ich weiß, sieht das Gin so, also der sieht halt die schon, sieht halt Ei und schickt da kurz darauf einen Mann, also von der Organisation war höchstwahrscheinlich in schwarzen Anzug, der sollte Ei umbringen halt. Also geht auch mit dem Messer hin und Shinichi sagt, Ei soll jetzt unverzüglich zu Professor Agasa wagen und dran sollte sie mitnehmen. Ja. Jedenfalls gehen sie dann halt raus und jedenfalls kommt der Mann in Schwarz, also der Mann, der sie halt umlegen soll, kommt dann auf sie zu. Gott sei Dank ist er ran dabei und ran schlägt den halt mit Karate das Messer aus der Hand und der rennt halt weg. So, und dann geht er wieder zu Jin, also sieht man kurz so und ja. Jin erledigt ihn und sagt halt, wo du dein Messer losgeworden bist, bist du auch dein Leben losgeworden. Ja. Und dann merkt Ran halt, dass es, ja. Das sagt Ran halt eigentlich, halt, denkt sich so, wer ist diese Frau bloß? Weil sie ja nicht weiß, wer Ei in Großformat ist. Ja. Hier wird, sagt Shinichi, das ist seine Assistentin. Und ja, denn kurz darauf merkt er schon, also langsam so, dass das Gift etwas nachwirkt, also dass der Alkohol nachlässt und halt er bald wieder in seiner ursprünglichen Form, also als kleines Kind, dass er wieder schrumpft und sagt dann halt, dass er halt den Täter jetzt weiß, wie er das gemacht hat, da er ja in unter dem Bühnenraum, weil er nochmal am Tatort war, also wo das passiert ist, unter dem Bühnenraum war er und hat halt seine Brille fallen gelassen und da ist ein Riss entstanden. Und so, das ein bisschen verknüpft, also wo sie runtergeprallt ist. Also mit dem Körper auf die Bühne. Und da hat seine Brille hat halt einen Riss gekriegt und hat dann so blitzartig gemerkt, wie das passiert ist. Jedenfalls geht er denn halt in den Nebenraum und klappt halt um und ran merkt, dass es ihm nicht gut geht und will einen Arzt rufen. Er sagt, nee, ist alles okay, ich weiß, wer der Täter ist. Ja, und dann sagt er halt, ran soll alle, also soll er alle Verdächtigen in einen Raum, in den einen Saal verfrachten. Also sie sollen sich ja alle versammeln, weil er jetzt weiß, wer der Täter ist und ja, wie wird sagt, geht sie los, aber bleibt nochmal kurz stehen und sagt halt, Chinichi, bitte sag mir, erklär mir bitte danach die ganze Situation. Ich werde auf dich warten. Er sagt so, okay. Sie geht dann halt los und versammelt alle im Raum. So, er holt den Drohbrief runter, also hat den Drohbrief in der Hand und sagt halt, riechen Sie mal, Inspektor. Er riecht natürlich an den Drohbrief und ja, und riecht halt Zigarren. Und da der Chef des Komitees halt Zigarren riecht, raucht, sehr viel, sagt er halt, Sie sind der Mörder. Aber er hat schon Hintergedanken. Also jedenfalls sagt er, Sie sind der Mörder, da der Zigarrenrauch. Also dass der Brief Zigarrengeruch angenommen hat. Und der Chef des Komitees leugnet auch nicht lange und gesteht halt, dass er aber nur den Brief verfasst hat, aber nicht, also dass er sie nicht umgebracht hätte. Shinichi bestand aber darauf, dass er festgenommen wird, da er der Täter sein soll. Aber das ist natürlich eine List. Er will natürlich den wahren Täter entlarven. Jeweils nimmt ihn den Inspektor Mulgoroi fest, ja, und nimmt ihn im Auto. Kurz darauf geht er, also das ist so ein Zwischenraum, wo dann halt Farbe gestapelt ist und etc. halt. Und dort ist der wahre Mörder halt und will die Waffe seines, also will die Waffe aus dem Versteck holen und sie halt, wie fehlt gerade das Wort? halt, er will die Waffe verschwinden lassen. Jeweils, kennt Lover, also den Regisseur und halt den Lover halt, also den ehemaligen Lover. Und er leugnet halt und Shinichi sagt halt, dass wie er es gemacht hat, dass er die halt dort umgebracht hat und dass er sie halt da, wo auch die Tatwaffe gefunden wurde, dass er sie dort versteckt, so in seine so Kiste. Also in seine Kiste jedenfalls. So. Und dann leugnet er halt und sagt er, wie er auf sie gekommen ist. Er meint er, weil er Linkshänder ist und weil die Platzwunde, weil er hat vorher schon, das ist nicht durch den Prall oder durch den Prall ist es nicht geschehen, sondern weil er vorher, das war Totschlag. Und ja, der Totschlag war das halt. Und jeweils hat er das denn alles geschildert, wie das so passiert ist. Und er hat es denn noch, wie er halt auf den gekommen ist, weil er immer mit links. Und die anderen sind alle rechtshändig, also Rechtshänder, die ganzen Verdächtigen, und er ist der einzige Linkshänder. Und halt auch zweimal mit links berührt hat. Also einmal die Fahrstuhltür und einmal, wo Conan, also Shinichi meine ich jetzt, ihn mit etwas beschossen hat. Hat er zweimal mit links die Hand benutzt. Und dann hat er halt gesehen, dass er eigentlich nur der Täter sein kann. Und er hatte halt wenig später halt gestanden und ja. Und er hat gesagt, dass das war nicht mit Absicht, das war nicht geplant, weil sie hat ihn vorher noch verbal verletzt, da sie meinte, er wäre nur ein Stück Scheiße, also ein Stück Dreck für sie. Und ja. Und dass sie ihn bitte in Ruhe, dass er sie bitte in Ruhe lassen sollte und nie wieder irgendwie ansprechen sollte. Er hat natürlich dann rot gesehen, hat sie halt erschlagen. So kurz darauf wurde er festgenommen. Und ja. Denn versuchen sie natürlich zu flüchten. Also, in dem Fall sagt denn Shinichi, Inspektor Megure soll halt Ei mitnehmen, also in Schutz nehmen und sie nach Hause fahren. Ja, und Ei ist dann auf einmal spurlos verschwunden und Shinichi rennt dann halt hinterher, also versucht sie zu suchen. Und die Männer in Schwarz, also Wodka und Gin, sind dann auch schon auf dem Weg dorthin. Also die sind schon im Hotel und suchen natürlich auch nach, ja, Gott sei Dank, also jeweils verschwindet der Megure, also zum Auto und fährt den halt los. Ja, und die suchen halt Shinichi und Ran, also getrennt. Ei natürlich und Shinichi weiß natürlich gleich, wo sie ist und geht zur Küche, wo halt Wodka, also das Getränk Wodka jetzt und Gin, also das Getränk Gin, Wodka etc. halt gelagert sind und Essen halt auch. Jeweils packt sie den ganzen Alkohol hin und meint, die will das alles erforschen. Also die will das forschen, was das halt auf sich hat und alles drum und dran. Und Shinichi findet sie halt glücklicherweise vor Gin und Wodka und sagt halt, was machst du hier? Du bist ein Idiot. Komm, wir müssen jetzt los. Jeweils meinten, drückt den Ei halt, drückt Ei denn halt Shinichi und Ran kommt den auf einmal. Und die kippt halt so einen Farbeimer auf und deswegen merken sie, dass sie da ist. Ei sagt dann halt, dass es nicht mit Absicht war. Also, das ist jetzt nicht so, wie es aussieht. Halt. Ja. Und jeweils, sagen die halt, dass sie macht dann halt eine Ausrede finden, dass sie die Klientin von Shinichi ist und dass halt der sie vorher mit dem Messer attackiert hat, dass das halt ein Mensch war, also der sie umbringen wollte. Und deswegen war sie halt Klientin. Und Ran hat das halt auch gefressen, also die Ausrede. Und ja, jetzt verschwinden sie dann. Und jeweils weiß sie ja, dass zwei Typen auf der Suche sind. Ran sagt dann halt, ruft er, also schreibt dann halt ihr Vater, dass er mit einem Polizeihelikopter vorbeikommen soll, also auf dem Dach von einem Hotel. Und ja. Ja, und jeweils gehen sie dann zu Fahrstuhl und Ei. Und Shinichi merken langsam, dass der Alkohol völlig nachlässt und dass sie bald wieder ihren ursprünglichen Körper also schrumpfen müssen. Ja. Jeweils sind sie in den Fahrstuhl und Shinichi steht nach dem Fahrstuhl und sagt halt, geht ihr zum Dach und ich werde den Lockvogel spielen. Und sonst, wenn die wissen, dass wir im Fahrstuhl sind, wird Gin und Wodka sofort kommen und werden uns jagen. Jeweils wird er den Lockvogel spielen und er macht den halt noch ran mit einem Narkosechronometer halt betäuben und geht jeweils fährt ein Ei mit ran auf dem Dach und halt Shinichi rennt dann halt. Und Gin und Wodka sehen ihn halt kurz darauf, aber wissen nicht, zum Glück nicht, dass er Shinichi ist. Und ja, wissen halt nicht, dass er Shinichi ist und schießen trotzdem auf ihn, weil sie dachten, es sei Ei. Wer sagt Wodka denn wenig später so, das sei ein Kerl. Und Gin sagt dann halt, egal, mir ist es egal, ich will ihr diese Leiche, also ich will ihn diesen Kerl tot vor die Beine werfen und dass sie halt eingeschüchtert ist. Und ja, also dass sie nicht mehr weiß, was sie machen soll, meinte dann Jin. Jedenfalls suchen sie ihn dann und ja, Shinichi versteckt sich dann halt und die suchen ihn halt weiterhin. Und jeweils merkt er dann kurz darauf, dass er den Schlüssel von der Dame, also von der toten Miss Japan halt, also den Schlüssel hat von dem Hotelzimmer und steigt dann halt in den, wie heißt das jetzt, Fahrstuhl. Und Jin und, also Jin merkt das natürlich, dass er den Fahrstuhl hat, also dass er in den Fahrstuhl eingestiegen ist. Und ja, und sieht dann halt, dass er in Stock 20, also wo dann auch das Zimmer ist, wo dann auch das Zimmer ist von der. Dass er halt in den Stock 20 gelangt, also gefahren ist und ausgestiegen. Jeweils schießen sie dann jeden Zimmer, also jedes Hotelzimmer auf, schießen mit der Waffe, dass das Schloss aufgeht, dass sie dann Eintritt haben. Jeweils durchsuchen sie jedes Zimmer und das letzte halt merken sie, dass er da drin sein muss. Und jedenfalls sieht man dann halt, dass ein Helikopter ist, wo dann Polizei drauf steht, wo wie heißt der, Kogura und Megurai halt in den Hubschrauber sind und auf den Dach sind. Also kurz auf den Dach. Auf immer sagt ran, also Ai Haibara sagt dann halt, sie müssen Shinichi noch retten. Der ist da in dem Hotel. Ja. Und dann gehen die halt, also fliegen sie halt ein Stückchen vor dem Hotelzimmer, also so auf der Höhe so, und sehen halt Shiloh Detektiv Conan. Also der steht dann so an der. Also der liegt dann halt auf dem Bett und ihm schwinden bald die Kräfte, jedenfalls kommt den Wodka und Gin rein und er versteckt, also er sagt dann halt, verschwindet, es hat keinen Sinn mehr. Jeweils Gin sagt halt, dass es, jeweils sagt dann Shinichi halt, dass schon 20, also dass schon einige Helikopter jetzt zu mir, also mich retten wollen und dass es keinen Sinn mehr macht, mich umzubringen. Und Jin zieht dann halt die Schlussfolgerung raus, dass es nur ein Bluff wäre und meint, er lügt, es ist bestimmt nur ein TV, also ein TV-Hubschrauber. Und er sagt dann halt nein. Und dann auf immer sieht dann halt Jin, wie halt, wie Jin halt, also Jin halt sieht dann halt die Aufschrift mit Polizei drauf und geht, also haut dann schnell mit Wodka ab und ja, und lässt aber, hinterlässt noch eine kleine Handgranate und Shinichi wollte eigentlich losrennen, aber fliegt auf dem Bett. Auf einmal geht das ganze Hotelzimmer in die Luft. Alle denken halt, dass er tot ist. Jedenfalls geht die Szene dann weiter, halt das ran, halt, dass sie wach wird und halt fragt, wo Shinichi ist. Und sagt, da sagt Meguraya es wieder zum nächsten Fall. Und Kogura sagt aber, er ist tot. Alle denken halt ein paar Minuten, dass er tot sei. Und Ran weint natürlich. Und ja. Und dann ruft er aber an und sagt, er hat, das war nur, er hat es nur im letzten Moment geschafft. Und sie sollte sich keine Sorgen machen. Ja, und dann halt möchte er kurz Professor Agasa sprechen und möchte ihnen etwas sagen. Jedenfalls sieht man dann halt die Szene, wie er halt, er ist durch den Wäscheschacht durchgesprungen, hat dann halt die Explosion überlebt. Also nur das Hotelzimmer ist in die Luft gegangen und er ist halt den Wäscheschacht runtergerutscht. Jedenfalls sagt er denn, er sollte hier Sachen bringen. Ei sagt dann halt, dass, jedenfalls sagt er Ei halt, wie das da gelaufen ist. Und Ei legt dann auf und sagt, du Idiot. Jedenfalls sieht man denn, Conan kommt dann halt wenig später, also sitzt Ran halt mit Kogoro, sitzen halt in den Raum, also in ihrem Detail, und meinen halt, jedenfalls sagt Ran den, fragt Ran den halt ihr Vater, wie er das Zimmer gefunden hat, also wo Shinichi gefangen war, also gefangen, sagen wir mal, gefangen war, wie er das gefunden hat. Er meint halt, das Ganze, also einige Zimmer waren mit Licht, also waren mit Licht, also die waren halt an. Halt, weil es ein Muster geben sollte, Suzuki. Und halt ein Zimmer, was eigentlich an sein sollte, war aus. Und das hat er halt die Schlussfolgerung gezogen, dass er da drin sein musste. Und dann sagt Ran halt, ich freue mich, dass ich jetzt immer mein Vater, also sagt denn, so ist mein Vater halt. Und freut sich natürlich darauf. Kurz darauf kommt dann Conan halt in die Detektei ran und sagt, hallo, da bin ich wieder. Und Ran sagt dann halt, wo warst du? Und Conan sagt halt, ich habe ein neues Spiel bei Professor Agasa ausgetestet und sie sollte sich keine, ich habe die Zeit vergessen. Und Ran kriegt dann halt eine SMS von Shinichi, wo steht, lass uns den Mond gemeinsam anschauen. Und dann guckt sie halt den Mond an und Conan stellt sie natürlich daneben und guckt sie dann an und dann ist eigentlich zu Ende. So, ich hoffe, ja, die hat, es war aufschlussreich, also meine Erzählung und freue mich. Ja, dass ich das machen durfte und gebe das Wort nun an Manuel weiter. So, danke. So, und jetzt wollen wir noch mal kurz darüber reden, wie wir denn finden, wie die der Filmemacher das denn hingekriegt haben mit der Umsetzung von dem Anime/Manga auf reale Personen. Ja, also da fange ich erstmal an. Ich persönlich finde es jetzt, es ist jetzt nicht irrsinnig schlecht gemacht, aber ich finde es jetzt auch nicht so gut gemacht, weil ich finde, Meguré und Kogoro zum Beispiel sind ziemlich übertrieben gemacht. Die, vor allem Meguré sieht sehr merkwürdig aus, finde ich, und Kogoro ist ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber sonst die also ich habe bisher jetzt nur den ersten gesehen. Ich finde der Fall allgemein und die Umsetzung auch sind ziemlich gut gemacht. Also auch die Spielweise und die Charaktere sind ziemlich nahe an dem, wirklich an dem Original eigentlich dran. Ja, also ich finde es, sie sind jetzt nicht irrsinnig schlecht gemacht, aber ich finde, das hätte besser sein können. Ja, dann werde ich mal jetzt meine Meinung dazu sagen. Also ich finde, die Charaktere sind auch, also eigentlich angepasst an den Anime, also an die Figuren des Animes. Und ja, Also bloß, dass Megure halt in den Filmen etwas dünner ist als in den Anime, schrägstrich Manga, denke ich mal. Und ja, also ich finde auch ein bisschen Kogoro ein bisschen übertrieben. Also er ist ja noch ein bisschen schräger drauf als in den Anime, finde ich jetzt. Ich weiß ja nicht, wie du das findest, aber ich finde ihn halt in den Real-Filmen schräger drauf. Halt, die Filme sind sehr gut. Ja, genauso sehe ich das ja auch, habe ich ja eben schon gesagt. Genauso. Ja. Dann sind wir gleich eine gleiche Meinung, wa? So. Ja, jetzt erzähl mal, wie du halt den Film findest, also ob du ihn empfehlenswert findest oder nicht. Also ich finde, die beiden, also ich habe jetzt bisher nur einen gesehen. Ich finde, also allgemein für Con-Fans, also ich finde jetzt, sie sind schon ziemlich gut gemacht. Ich finde schon, dass sie auf jeden Fall für Con-Fans durchaus empfehlenswert sind und auch allgemein empfehlenswert sind, weil ich finde die schon recht gut und recht gut gemacht und allem und über solche Sachen wie Kogoro und Megure, das darüber kann man hinwegsehen. Der Fall bei mir, also jedenfalls in dem Film, den ich gesehen habe, war ziemlich spannend und zum Beispiel Shinichi fand ich sehr, sehr gut umgesetzt und alles. Also ich finde, es lohnt sich schon, die zu sehen. Ja, ich finde es auch, also lohnenswert, die zu sehen ist auf jeden Fall, weil man kann ja auch, also Realfilm zu schauen ist auch mal schönes, weil ich habe von Dragon Ball halt schon mal den Realfilm gesehen und finde es halt auch schön. Also jedenfalls der Film, also der zweite Film ist, denke ich mal, bisschen besser, also lohnenswerter zu sehen, weil also dass da auch Gin und Wodka halt erscheinen und ja, deswegen finde ich ihn jetzt lohnenswert zu sehen. Also lohnenswerter zu sehen als den ersten. Also den ersten finde ich jetzt nicht so prickelnd. Also das ist meine Meinung. Also ja, du musst dir den zweiten auf jeden Fall auch mal anschauen, Manuel. Werde ich auch noch machen, hatte ich aber bisher noch keine Zeit für. Und ja, also, ja, also ich finde, der erste ist durchaus auch empfehlenswert, weil der ist ziemlich spannend. Ja. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dann ist hiermit das Hauptthema beendet. Wir haben ja, na, alles beredet. Und ich würde sagen, damit gehen wir ins Outro. So, dann sind wir jetzt hier mit dem Outro. Und dann würde ich als erstes mal ansprechen, dass ja, Basti mal sagt, wie er es denn fand. Das hier ist ja sein erster Concast, also du hast jetzt zum ersten Mal teilgenommen und ja, wie findest du es? Und hat es dir Spaß gemacht und so? Ja. Es hat mir sehr Spaß gemacht, da ich auch sehr viel zu erzählen hatte. Also, da ich auch einen großen Aufgabenbereich hatte, also zum ersten Mal, also dabei zu sein, hatte ich einen großen Aufgabenbereich, gleich so einen Film zu erzählen. Ja, es hat mich sehr gefreut, das zu erzählen und ja, freue mich jetzt öfters dabei zu sein und ja, habe mich auch sehr gefreut, wo ich ernannt wurde zum Krimincast-Moderator halt. Sonst hätte ich mich ja nicht beworben. Aber ich find's klasse. Ja, genau. Und du wirst ja jetzt auf jeden Fall jetzt auch noch öfter dabei sein. Genau, und du bist ja jetzt auch offizieller Sprecher. Ja. Ich finde, du hast auch ziemlich warst gut. Man hat ein bisschen gemerkt, dass du nervös warst, aber das ist normal. Und ja, fand ich gut. Ich fand's auch gut. Und ja, und dann, da wir nicht heute nicht viele Einfälle hatten, was wir denn im Auto machen würden. Wieder mal der Klassiker, was haben wir letzte Woche gemacht? Und ich denke mal, da fängt Basti noch an. Ich habe halt den Cast gehört von letzter Woche und da haben die halt über den Fall in London gesprochen und halt über die Folge 584 und 585. Ja, das war's eigentlich. So, Manu, hast du noch was dazu hinzufügen? Ich war in der Schule, hab mich gelangweilt, hab Mangas gelesen. Ja, ich hab mir einen neuen Manga gekauft. Neuen Detektiv-Conan-Band, ja, und so. Und ja, sonst habe ich nicht viel gemacht. Die Woche ist ja noch kaum rum. Naja, doch, ist ja eigentlich schon rum. Donnerstag. Ja. Also ich freue mich schon das Wochenende. Eigentlich mal relaxen, weil die Woche war sehr anstrengend und ich hatte Glück, dass ich mal frei hatte. Ja. Weil Abitur ist doch etwas schwieriger. Naja, ich bin noch in der 9. Klasse, Abitur liegt noch vor mir und bei mir war die Schule stinklangweilig und am Wochenende kann ich auch nicht wirklich ausspannen, denn ich bin bei uns im Ort Konfi-Helfer, also Konfi-Betreuer bei den neuen Konfirmanden und da muss man bei uns so eine Schulung machen zum Gruppenleiter und da muss ich am Wochenende 3 Tage lang, also von Freitag bis Sonntag, muss ich auf ein Seminar da gehen, wo man alles Mögliche lernt, wie man Gruppen leitet und so. Wo bin ich das ganze Wochenende weg, komme erst Sonntag wieder zurück und ja, ich kann am Wochenende nicht so wirklich ausspannen. Hast du noch was zu sagen? Ach so, ja, ich hoffe, Philipp und Christian sind halt von unserem Cast, dass ihnen das auch gefällt, also dass ihnen der Cast auch, also dass sie ihn damit zufrieden sind. Ja, das war's eigentlich. Ja, und damit sind wir eigentlich auch für heute schon fertig. War heute, na doch, ist ganz normal lang. Und ja, dann noch eine kurze Ankündigung zum nächsten Cast, der nächste Woche. Das ist wieder mal ein News-Podcast, eben über die neuesten Manga-Kapitel und den Abschluss, glaube ich, auch des Fallens in London und die neuen Episoden. Und ja, damit verabschieden wir uns und bis nächste Woche.